Sie hören Radio Hyperspiel, die Stimme der Anden, aus Quito, der Hauptstadt Ecuador. Sind am Mikrofon und wünschen Ihnen eine gesegnete halbe Stunde.